Hoppe, hoppe, Reitende, wo sie fallen, da schreien sie. Fallen sie in den Graben, fressen sie die Raben. Fallen sie in den Sumpf, macht es deutlich plumpf. Hoppe, hoppe, Reitende, wenn sie nicht reiten, schreiten sie. Ansonsten Trab oder Galopp und über Stangen, hopp, hopp, hopp. Doch kommen sie nicht mit den Zehen auf, also nach dem Sprung, sind sie disqualifiziert. Hobbyhorsing, Trendsport im Sommerloch. Herzlich willkommen hier im Sicherheitsstudio des Konservenradio Dosenhausen. Ihr hört Konserve Nummer 237. Mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Neulich war ich auf dem Wipperfürther Geocaching-Stammtisch und dort saß ich, wie schon so oft, gegenüber Herrn Itzhim57. Eigentlich heißt er Itzmi57, aber wenn ich das sage, ist es ja falsch, denn ich bin ja TJ. Wie auch immer. Die zwei anregenden Hauptthemen waren für uns: erstens Glasfaserausbau und zweitens Drohnenfliegen. Als hätte ich's nicht geahnt, standen am nächsten Tag Halteverbotsschilder am Rand unserer Straße. Offenbar plant man, das Hauptkabel zu legen, über dessen Verlegetermin wir just am Tag zuvor siniert hatten. Die Sache mit den Drohnen kam mir allerdings viel gelegener, denn wenige Tage zuvor las ich einen Artikel über eine Drohne, weshalb ich mich genauer über dieses Modell informierte und es als potenzielles Must-Have auf meine Wunschliste packte. Wie ich nun auf dem Event erfuhr, war mein Gegenüber im Besitz eines solchen Exemplars und seine Erzählungen festigten meinen Wunsch, so ein Teil erstehen zu wollen. Seinen Vorschlag, uns einfach mal zu treffen, damit ich das Teil in Augenschein nehmen und ausprobieren könne, nahm ich dankend an. Und so trafen wir uns erstmal nicht. Auch wurde es nicht diese Drohne, sondern eine andere, denn erstere gibt es nur bei einem bestimmten Händler mit der Fernbedienung, die ich gern hätte. Blöd nur, sie ist derzeit im Zulauf, was eigentlich bedeutet, sie ist als Kombo auf unbestimmte Zeit nicht lieferbar. Deshalb habe ich einer anderen Drohne den Vorzug gegeben, die nicht nur serienmäßig mit der gewünschten Fernbedienung als Kombo erhältlich ist, sondern für einen Obolus weniger Lärm, eine längere Akkulaufzeit und die bessere Kamera bietet. Davon abgesehen soll sie zudem das umstrittenste Modell dieses Herstellers sein. Ist mir aber ziemlich egal, denn je nachdem kann ich mir, sofern der Druck zu groß wird, auch noch die andere Drohne holen, denn die Fernsteuerung meiner Wahl habe ich ja bereits. Zunächst musste ich jedoch noch auf die Rückmeldung meines Haftpflichtversicherers warten, denn solange die Drohne nicht ebenfalls versichert ist, mache ich damit nix und flieg nur die alte. Sicher ist sicher. Apropos sicher. Wie geht es weiter mit der Wieltalbahn? Offiziell im Bundesanzeiger gab die RSE, Rhein-Sieg-Eisenbahn, bekannt, dass sie beabsichtige, die Betriebsführung der Wieltalbahn von Osberghausen nach Waldbröl abzugeben. Seitdem läuft die dreimonatige Frist, während potenziell interessierte Betreiber ihr Übernahmeinteresse bei der RSE bekunden können. Sollte sich in dieser Zeit niemand finden lassen oder etwaige Verhandlungen scheitern, kann ein förmlicher Antrag für die Stilllegung gestellt werden. Potenziell interessiert scheint der Lappwaldbahnservice LWS zu sein, mit dem die angrenzenden Gemeinden in Zusammenarbeit mit dem Förderkreis zur Rettung der Wieltalbahn Gespräche geführt haben. Dieses Eisenbahninfrastrukturunternehmen hat schon an anderen Orten stillgelegte oder gefährdete Unternehmen übernommen. Dazu benötigt man jedoch eine verlässliche Bewertung des technischen Zustands der Strecke. Daten, die laut Artikel bislang wohl nur unzureichend vorlagen und nun bereitgestellt werden müssen. Wie man jüngst lesen konnte, soll die Drei-Monats-Frist ausgesetzt worden sein, da die Verhandlungen mit der LWS günstig verlaufen. Dennoch ist die Strecke derzeit auf ca. 15 Kilometern für den Fahrbetrieb gesperrt. Sicher ist sicher. Apropos sicher. Es brunftet stark derzeit. Zumindest beim Rehwild. Ja, es ist Brunftzeit, sprich liebestolle Böcke springen Ricken hinterher. Und wie im wahren Leben laufen die auch mal davon. Blöd nur, sie laufen und springen im Liebesrausch gern auch mal auf die Straße und wenn's ungünstig läuft, auch mal direkt vor ein Auto. Oder ein Motorrad, ein Roller oder ein Fahrrad oder ein Hobbyhorser. Hobbyhorser. Kennt er, ne? Kennt er. Kennt er nicht? Steckenpferdreitende, Nicht? Hey, das ist ein Trendsport seit 2005. Mit Wurzeln aus dem 19. Jahrhundert. Trendsport seit 20 Jahren. Das wird nicht als Sau durchs Sommerloch getrieben, sondern als Pferdekopf am Stiel und als Hochleistungssport auch für Erwachsene. Da gibt es Wettkämpfe im Dressur-, Spring- und Vielseitigkeitsreiten. Oder im Gelände- und Crosslauf, Rennen oder Hobbyhorse-Polo, Freestyle oder Kür. Nur wird da kein Tier geschunden, sondern ein Stock zwischen den Beinen. Wie beim Quidditch, nur ohne Fliegen und ohne Schnatz. Und man riecht nachher nicht so nach Pferd und muss nicht striegeln. Perfekt für Allergiker. Ja, und dann sitzen diese Hochleistungssteckenpferdreitenden quasi auf dem Stiel mit zum Beispiel Plüsch-Kuscheltier-Pferdekopf und machen obenrum eine gerade Figur und mit den Beinen galoppieren sie und springen oder traben in geschätzt 300 Vereinen mit geschätzt 8000 Aktiven. So schätzte laut Oberbergischer Volkszeitung zumindest der Deutsche Hobbyhorsing-Verband. Und bevor jetzt irgendjemand lacht, Hobbyhorsing wird zunehmend als so ernstzunehmende Sportart anerkannt, dass die Möglichkeit, olympische Disziplin zu werden, immer näher rückt. Doch wohin mit dem Steckenpferd, wenn's gerade nicht geritten wird? In den Stall für Hobbyhorstpferde selbstverständlich. Da kann man das Halfter, Gurtband und die Zügel ablegen, dem Pferd die Ohrenschützer aufsetzen und die Fließdecke drüberlegen. Warum? Zitat aus einem Shop. Das ideale Zubehör, um dein Steckenpferd warm und geschützt zu halten. Besonders an kalten Tagen sorgt diese Decke dafür, dass dein Hobbyhorst nicht nur gut aussieht, sondern auch bestens vor Wind und Kälte geschützt ist. Die integrierten Ohrenschützer bieten zusätzlichen Komfort und verhindern, dass empfindliche Bereiche wie die Ohren auskühlen. Zitat Ende. Also, die Plüschohren vom Steckenpferd. Sicher ist sicher. Wie auch immer, wenn's dann mit dem Bremsen oder Ausweichen nicht klappt, ist schnell was kaputt. Im ungünstigsten Fall der Mensch. Also denkt dran, wenn ihr durch bewaldete Gegenden fahrt, behaltet auch die Fahrbahnränder und Böschungen im Auge. Jederzeit könnte was aus dem Gebüsch springen oder der Unfall anderer schon hinter der nächsten Kurve lauern. Fahrt umsichtig und konzentriert und wenn's wirklich kracht, denkt zunächst an die Absicherung der Unfallstelle und verständigt gegebenenfalls die Polizei, denn wenn ihr ein Tier verletzt und euch nicht kümmert, kann euch ansonsten eine Anzeige nach dem Tierschutzgesetz drohen. Das ist selbstverständlich nur ein gut gemeinter Rat ohne Gewähr, denn was weiß ich schon, aber sicher ist sicher. Apropos sicher. Tatsächlich liegt nun ein Glasfaserkabel unterm Bürgersteig. Ah nee, das heißt jetzt Gehweg. Dazu hat man von der oberen Straße den Berg hinunter einen Streifen aus der Gehwegdecke getrennt und einen Graben ausgehoben, in den das Kabel gelegt wurde. Einen ebensolchen schmalen Streifen trennte man dann auch aus der Straße, um diese zu queren und an den Bürgersteig der Grundstücke der unteren Straße zu gelangen. Letzteren schnitt man allerdings nicht mehr auf, sondern entfernte die Teerdecke ganz. Nun ja, zumindest kommen wir so an einen frisch asphaltierten Gehweg, der alte war schon arg gestückelt, hatte Mulden und Risse. Allerdings kam weder ich noch meine Holde so mit dem Auto aufs Grundstück, denn die Bordsteine zur Straße und zur Einfahrt lagen komplett frei. Glücklicherweise konnten wir vor der Einfahrt der Nachbarin parken. Zum Schichtende warf der Baggerführer dann jeweils eine Schaufel Frostschutz vor die Einfahrten, sodass K2 am nächsten Morgen ausparken und zur Arbeit fahren konnte. Dessen Auto war nämlich bis zum Abend auf dem Hof gefangen. 2 Tage später war der Schotter verschwunden und die erste Lage Asphalt glänzte tiefschwarz auf dem Gehweg. Leider ist es nicht die endgültige Decke. Die kommt mutmaßlich in einem Guss, wenn die komplette Straße soweit fertig ist. Das bedeutet für uns, dass eine Einfahrt einen 10 cm hohen abgeschrägten Bordstein zum Gehweg, dann einen 3 cm tieferen Absatz bis zur ersten Asphaltlage auf dem Gehweg und erneut einen 10 cm hohen nicht angeschrägten Bordstein auf die Einfahrt hat. Die andere hat das auch, allerdings beträgt der nicht angeschrägte Endgegner 12 cm. Wenn die abschließende Asphaltdecke dann nicht wie vor angeschrägt verlegt wird, werde ich mutmaßlich die Bordsteinkante mittels Trennschleifers reifenschonend anschrägen müssen. Derzeit behelfen wir uns mit alten Betonplatten. Sicher ist sicher. Apropos sicher. Neulich in Dosenhausen. Erneut wurde ein Geocachender angeblich dabei erwischt, wie er seine Cache-Partnerin auf einer Runde mit eingetragen hat, also in die Logs, und dies, obwohl sie weit und breit nicht zu sehen war. Das sollen zumindest andere Cachende in ihren Logs so dargestellt haben. Mutmaßlich aus Erklärungsnot, genaues weiß man nicht, steht nun unter den Logs, Zitat: Im Übrigen ist dies ein Team-Account, der aus zwei Personen besteht, Steffi und Tobi. Zitat Ende. Jetzt stellen wir uns mal ganz dumm und stellen uns die Frage: Was ist ein Team-Account? Ein Team-Account ist, wie der Name schon sagt, ein Account, und nur ein Account will sagen, Team-Account, der Account, der mehrere Teammitglieder unter einem Namen zusammenfasst, zum Beispiel Team Steffi und Tobi. Ein Team-Account ist aber nicht erstens Steffi und zweitens Tobi. Das sind definitiv zwei separate Accounts, und daran kann auch kein mutmaßlich erklärungsnotständiger Satz etwas ändern. Dass ein Account über 30.500 Punkte und der andere lediglich etwas über 28.600 Punkte aufweist, zeugt zudem nicht wirklich von Gemeinschaft. Wenn man schon in einem Spiel bescheißt, um sich mit ein paar Zusatzpünktchen brüsten zu können, warum steht man dann nicht einfach dazu, statt sich in fragwürdigen Rechtfertigungen zu ergehen? Egal, wenn jemand so viel Bullshit präsentiert, dann ist es hier erwähnenswert. Direkt mal gucken, ob die auch schon Henrietta Island gelockt haben. Sicher ist sicher. Apropos sicher. In der Woche, in die der erste Freitag im August fällt, ist, Trommelwirbel, Schützenfest in Lindlar. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. So auch vergangenes Wochenende. Es begann Freitag, den 1.8.2025 um 16 Uhr mit dem Klassiker. Auftakt des Kirmestreibens zu Sonderpreisen. Einmal zahlen, zweimal fahren. Bis 20 Uhr. Gefolgt von der Dorfdisco 25 um 21 Uhr im Festzelt. Der Samstag begann um 14 Uhr mit traditionellen Böllerschüssen und anschließendem bunten Kirmestreiben. Währenddessen ab 15 Uhr das Schülerprinzen-Vogelschießen des örtlichen Schützenvereins im Schießstand am Sportzentrum stattfand. Als Abendveranstaltung brillierte dann DJ Hermann mit den Best of 80s and 90s bei freiem Eintritt und 6 Euro Mindestverzehr, mutmaßlich im Festzelt, sofern es stattfand. Sonntag ist Kirchgang, deshalb traten um 9 Uhr die Schützen an, um sich als Festumzug in die katholische Kirche zu begeben, wo um 9.30 Uhr der Festgottesdienst anstand. Mitwirkend der Kirchenchor Lindlar sowie der Musikverein Wipperfürth 1853 e.V. Anschließend erfolgte die Kranzniederlegung auf dem Ehrenfriedhof. Ab 11 Uhr Konzert im Festzelt mit dem eben genannten Musikverein Wipperfürth. 13.15 Uhr begann dann das Prinzenvogelschießen der Jungschützen des Schützenvereins Lindlar e.V. traditionell von der Hochstange am Schießstand, gefolgt vom großen Festumzug um 16 Uhr, nebst musikalischem Abschluss im Festzelt mit dem Musikverein Lindlar. Wobei den eigentlichen Abschluss der Königsball des Schützenvereins ab 20 Uhr im Festzelt bildete. Selbstredend war es aber lediglich der Sonntagsabschluss, denn der Montag startete um 10.30 Uhr mit dem Antreten der Schützen auf dem Kirchplatz zum Abmarsch ins Festzelt, denn um 11 Uhr war dort der musikalische Frühschoppen mit dem Musikverein Lindlar angesagt. Ab 15 Uhr folgte dann der Abmarsch der Schützen zum Königsvogelschießen zur Hochstange am Schießstand Lindlar, wo der Musikverein Lindlar ein Platzkonzert gab. Peng. Mutmaßlich wurde nochmals marschiert, denn irgendwie mussten die Schützen ja zum Pfarrer Braunhaus gelangen, vor dem um 21 Uhr die Proklamation der Majestäten des Schützenvereins Lindlar e.V. mit großem Zapfenstreich unter Mitwirkung des Musikvereins Wipperfürth 1853 e.V. sowie dem Tamburchor Blau-Weiß-Hartegasse e.V. und Rot-Weiß-Klein-Eichen stattfand. Ab 21.30 Uhr wurde dann erneut marschiert, denn nach der Proklamation gab es den großen Festumzug mit kurzer Höhenfeuerwerkseinlage gegen 22.20 Uhr. Damit aber nicht genug, denn Schützenfest in Lindlar ist eine Hardcore-Veranstaltung. Deshalb startete der Dienstag um 10.30 Uhr mit dem erneuten Antreten der Schützen auf dem Kirchplatz, Von dort begab man sich zum Setzen der Vogelstange zur Ehrung des neuen Schützenkönigs um 11 Uhr. Nebenher begann um 16 Uhr nochmals das bunte Kirmestreiben mit ermäßigten Preisen als Familientag, um in den endgültigen Abschluss zu münden. Den Schlussball im Festzelt mit der Tanz- und Showband Sam oder Sam oder SAM, wie auch immer, nebst einer Einlage der Dienstagskünstler. Dies alles zumindest laut vielerorts ausgehangenem Programmplan. Ob es sich tatsächlich so zugetragen hat und die Zeiten eingehalten wurden, wissen nur die Teilgenommenen. Geiles Wort, oder? Teilgenommenen. Und buntes Kirmestreiben, nun, seit es das Kettenkarussell vor der Kirche nicht mehr gibt, ist die Kirmes nicht mehr die Kirmes, wie sie mal war. Ein Kinderkarussell, Autoscooter, Musikexpress und Teil mit langem Doppelausleger und wenigen Sitzen an den Enden und diverse Buden, zumindest bunt. Das war's. Wir waren am Sonntag kurz drüber gegangen. Anschließend dinierten wir in der örtlichen Drehspießerei. Kaum hatten wir bestellt und uns gesetzt, kam eine Familie rein und belegte den größeren Nebentisch mit Beschlag. An und für sich kein Problem, wäre da nicht dieses kleine, geltungsbedürftige Narzisschen gewesen, das die vermeintlichen Eltern vor einigen Jahren in die Welt gesetzt, aber nicht wirklich erzogen hatten und was zu allem Überfluss mutmaßlich auf der Kirmes an eine enervierende Plastiktrompete gekommen ist. Die trötete es aufmerksamkeitsheischend und mit derartiger Inbrunst, dass meine Holde sich genötigt fühlte, den Eltern gegenüber einen Hauch Kritik zu äußern. Und ja, dass sie, also meine Holde, ihre erzieherische Kompetenz außerhalb der eigenen Familie oder einer Einrichtung versprühte, spiegelte durchaus den Ernst der Lage wider. Als Sofortmaßnahme zog Papi das Trompetchen des Narzisschens ein. Nicht jedoch ohne letzterem lautstark zu erklären, dass dies nur geschehe, weil die Frau da das so wolle, was wiederum die Frau da recht unbeeindruckt ließ. Schlussendlich zogen sie es jedoch wenige Minuten später vor, ihre Speisen draußen zu konsumieren. Dort war nämlich nicht nur ein Tisch frei geworden, sondern es schien sich niemand am Glück des Narzisschens über den Wiedererhalt des Trompetchens zu stören. Zumindest blies ersteres letzteres mit erneuter Inbrunst und ich hoffe, dass es das auch die nächsten Tage in den heimischen Gefilden tut. Uns stört es nicht mehr, denn der Gastraum war doppelverglast. Sicher ist sicher. Apropos sicher. Zwischenzeitlich konferierte ich mit meinem Versicherer und erhielt ein Angebot, das ich nicht abschlagen konnte. Das heißt für 3 Drohnen, die jedoch nicht zeitgleich geflogen werden dürfen. Da habe ich sofort nach Erhalt der Bestätigung das neue gute Stück Test geflogen. Ich bin begeistert. Das Beste daran, es kostet mich nur wenige Euro mehr. Aber dennoch, wäre es nicht rausgeschmissenes Geld, eine Versicherung für 3 zu zahlen, wenn man nur 2 hat? Die aufmerksame Zuhörerschaft versteht meinen Gedankengang mutmaßlich ohne weitere Worte. Das muss ich jetzt nur noch irgendwie meiner Holden verkaufen. Und mit diesem Bombenvorhaben endet Konservenradio Dosenhausen, Konserve 237 vom 7.8.2025. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. Ach ja, und bevor ich's vergesse, am Freitag, den 8., drücken jetzt mal alle ganz gepflegt dem Frank die Daumen und wünschen alles Gute und machen ein Kerzchen an. Klar soweit? Dankeschön.